If you are not ready, get ready. Ist das kalt. Oh, verlucht. Will ich doch nur diesen dämlichen AI-Weihnachtsmann aus dem Weg räumen. Weihnachten zu retten. Ist das so kalt? Wie kann ich den übersehen? Dieses Scheiße ist doch überall. Eben du verfluchter AI-Weihnachtsmann. Ich wollte nur nicht dich erwische, dass du dem nächsten Weihnachtsmann den Job wegnimmst. Das kann ich nicht zulassen. Das kann ich aber nicht. Ich höre ihn. Wo bist du? Wo bist du, verfluchter Drecksack? Wo ist er? Warte. Na, warte. Merry Christmas, everyone! Und wo kommt das? Ich weiß. Ich glaube, ich habe ihn. Na, warte. Kabum, Junge. Motherfucker. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren musikalischen Ausgabe von Kaboom! Junge, hier gibt es wie immer großartige Musik aus großartigen Videospielen. Und ich mache das Ganze etwa genauso wie letztes Jahr. Wir haben uns zwei Games aus dem Januar bis Dezember genommen und daraus dann habe ich einen Song gespielt. Diesmal mache ich das Ganze ein klein wenig anders. Und zwar, wir behalten das bei, dass wir von Januar bis Dezember gehen, aber wir gehen etwas in der Zeit zurück. Und zwar, der erste Song wird immer gespielt aus dem Jahre 2025, also diesem Jahr, und der andere Song wird gespielt aus dem Jahre 2015, also 10 Jahre in der Zeit zurück. Und da dachte ich mir, ja, das klingt eigentlich nach einer coolen Idee und fangen wir direkt an mit unserem ersten Game des Jahres, das im Januar erschienen ist, dieses Jahr, und zwar Ender Magnolia Bloom of the Mist. Das ist eine Fortsetzung von Ender Lilies, Quietus of the Nights, und es ist ein, na, so eine Art Metroidvania-Action-Adventure, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Also wunderschön, es sieht wunderschön aus und auch der Soundtrack ist wie immer absolut fantastisch. Es ist von der japanischen Musikgruppe namens Milli und die unter anderem besteht aus Yamato Kasai und Cassie Way. Und daraus spiele ich euch jetzt einfach mal das Main Theme. We'll be right back. kommen wir zu unserem ersten Game, was 2015 im Januar erschien, und zwar Dying Light 1. Dying Light 1 ist im Prinzip Parcours mit Zombies. Man läuft als Parkour-Instructor, sondern als Typ durch die Gegend, haut Zombies nieder und macht dabei Parkour über Häuserlöcher. Es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe es schon mehrfach durchgespielt. Der zweite Teil war relativ okay. Der dritte Teil, der erschienen ist, ist im Prinzip die Fortsetzung vom ersten, also die richtige Fortsetzung vom ersten Teil, weil man dann den Hauptcharakter Kyle Crane wieder spielt. Sehr, sehr cool. Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Fun mit diesen Games. Ich find die unglaublich witzig, die Zombies einfach wegzutreten oder mit irgendwelchen Waffen kaputt zu hauen. Es ist sehr, sehr cool. Der Composer des Soundtracks ist Pavel Blasniak und der ist unter anderem auch verantwortlich gewesen für Dying Light 1, dem furchtbaren, nicht zweiten Teil, sondern furchtbaren 1.5-Teil. Der war auch nicht sonderlich gut, aber auch war er für Call of Juarez verantwortlich. Auch sehr, sehr gute Games. Und aus diesem absolut großartigen Soundtrack spiele ich euch jetzt Horizon. Viel Vergnügen. Ein Spiel, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es mich so sehr greift, nachdem ich mich in den ersten Teil wirklich reingearbeitet habe, ist Kingdom Come Deliverance 2. Allgemein, ich habe Kingdom Come Deliverance dieses Jahr durchgespielt. Ich finde Kingdom Come Deliverance fantastisch. Es ist ein großartiges, geniales Spiel, in dem man tatsächlich eine Rolle spielt. Das ist wirklich ein Rollenspiel, weil du spielst Henry bzw. Heinrich und bist halt einfach ein Peasant. Du lebst in dieser Zeit. Es ist absolut großartig. Der erste Teil war damals geplagt von sehr, sehr vielen Bugs, als es erschien. Mittlerweile ist es zu guten 90%, 90-95% bugfrei. Ich habe den ersten Teil durchgespielt. Ich habe dafür ungefähr 70 Stunden gebraucht. Ich habe es geliebt. Ich fand es absolut großartig und habe mir danach direkt den zweiten Teil geleistet und habe dann den zweiten Teil noch nicht durchgespielt. Ich bin immer noch in der ersten Map seit 40 Stunden. Habe meinen Charakter fast auf Max, aber es macht halt unglaublich Fun. Die Welt ist großartig, es sieht wunderschön aus, die Charaktere sind fantastisch, die Story ist unglaublich genial geschrieben und ich muss tatsächlich sagen, der Soundtrack ist so so gut. Er ist produziert und komponiert von Jan Walter und der unter anderem auch verantwortlich ist für den Soundtrack zum ersten Teil, der auch sehr, sehr gut war. Und aus dem zweiten Teil von Kingdom Come Deliverance spiele ich euch jetzt Saint Barbara. Damals im Februar 2015 gab es eines der wohl besten Monster Hunter aller Zeiten, und zwar Monster Hunter 4 Ultimate. Es war ein 3DS-Exclusive-Game. Du hattest zum ersten Mal richtig geilen Multiplayer, wo du tatsächlich einfach nur, also wirklich ohne irgendwelche Extras, direkt in den Multiplayer reinstarten konntest, mit anderen Leuten spielen konntest, was ich gemacht habe. Die halbwegs am Rande laufende Story war interessant und so viel besser als die heutige von Wilds, was einfach nebenher ablief. Aber dennoch war es ein so wunderschönes Game. Es sieht für ein 3DS-Game immer noch super aus. Es hat damals, als es rauskam, unglaublich viele Neuerungen gehabt mit Bewegungsarten und so weiter. Es war so ein fantastisches, großartiges Game seiner Zeit für den 3DS. Es ist absolut herrlich. Ich liebe dieses Game bis heute. Und es ist schade, dass die Server nicht mehr online sind, dass nicht mehr online spielen kannst. Aber dennoch, naja, es gibt ein paar Möglichkeiten, aber die möchte ich hier nicht erläutern. Es ist ein absolut fantastisches, großartiges Spiel, was ich auch heute nur noch empfehlen kann. Es ist zwar ein bisschen schwierig, auf dem DS heute noch Sachen zu spielen, finde ich persönlich, im Handheld, aber dennoch ist es ein großartiges Game, was auch einen fantastischen Soundtrack hat, der unter anderem komponiert wurde von Miwako Shione. Und Miwako Shione ist unter anderem bekannt für großartige Soundtracks wie, wie Sachen von Resident Evil oder auch von Bloodborne und Elden Ring. Absolut großartig, absolut fantastisch, kann ich nur jedem empfehlen. Daraus spiele ich euch jetzt das fantastische, großartige, großartige, großartig fantastische Main Theme. Viel Vergnügen. Wer die alten Fire Emblems aus der Advanced-Zeit vermisst, demjenigen möchte ich tatsächlich die Reihe Dark Deed hier ans Herz legen. Das ist nämlich eine independent erstellte Rollenspielreihe, also Rundenstrategie-Rollenspielreihe, im Stil von den alten Fire Emblems. Es ist absolut fantastisch. Beide Teile sind absolut großartig. Der zweite Teil erschien im März dieses Jahres. Ist ein absolut großartiges Ding. Und der Soundtrack wurde produziert von Andy Han und der auch für den ersten Teil verantwortlich war. Und daraus spiele ich euch jetzt das Main Theme. Viel Vergnügen. Isometrische RPGs, wie ich sie liebe. Games wie Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Icewind Dale, Neverwinter Nights, wobei das schon nicht nur 3D ging, oder aber auch das großartig fantastische, damals 2015 erschienene Pillars of Eternity. Ein großartiges, fantastisches Game. Eine Art Liebeserklärung an diese isometrischen Games tatsächlich. An diese Art von, wie gesagt, Baldur's Gate 1 und 2. Es ist absolut fantastisch. Es ist eins meiner absoluten Favorites überhaupt. Es ist eigentlich das Game, was das Ganze wieder belebt hat, so im Mainstream. Es ist so gut. Es gibt zwei Teile. Die sind beide absolut fantastisch. Ich habe den zweiten bis heute nicht beendet, aber ich habe den ersten beendet mit über 100 Stunden plus. Ein großartiges, fantastisches Game. Und der Soundtrack wurde produziert von Justin E. Bell, der auch verantwortlich war unter anderem für God of War Ragnarök, wo er auch mitgearbeitet hat, oder Horizon Forbidden West. Und daraus spiele ich euch jetzt einfach das Main Theme, weil es so gut ist, weil es so fantastisch ist. Ah. Thank you. Einen guten Komponisten für sein Erstlingswerk zu finden, scheint gar nicht so schwer zu sein, denn die Produzenten oder die Entwickler von dem fantastischen, großartigen Game of the Year Clair Obscur Expedition 33 haben ihren Komponisten Lorion Testrat auf SoundCloud gefunden. Fantastisch. Absolut großartig. Das ist so eine Märchenstory in diesem Bereich. Es ist so genial. Dieser Soundtrack, den er gemacht hat für Clair Obscur Expedition 33, ist so gut. Er ist so fucking gut. Ich muss ihn einfach hier spielen. Ich kann nicht anders. Er ist dieses Jahr erschienen, im April, dieses Game. Es hat alles erobert, was man erobern kann. Es ist großartig. Es ist fantastisch. Und hier nun Lumiere. Dam, da, di, lam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom, guardé, am, di, li, di, li, li, li, lam, l'outesse, rado, di, lam, séram. Dim, dim, da, da, da, dim, dim, da, da, da, dim, da, di, lam. Dim, dim, da, da, da, dim. Da da da dim da di dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à ce renoir griffera. Clair obscur trouveras-tu trouveras des fées. Clair obscur bordé au pain tu trouveras sans aile. Clair obscur trouble de rats. Des gros pas tu trouveras sans elle. Oh clair, obscur, trouble ras-tu. Clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, trouble de rats-tu trouveras effet. Clair, obscur, guardé au pain, tu trouveras sans aile. Clair, obscur, trouble de rats-tu trouveras effet. Clair, obscur, guardé au pain, tu trouveras sans aile. Ihr wolltet schon immer mal ein Stück Toast sein, das deren einziger Sinn ist, am Boden rumzukriechen und zu finden, getoastet zu werden. Dann ist das Spiel I Am Bread aus dem Jahre 2015 im April, das damals erschienen ist, absolut für euch. Es ist genau das. Es ist dieses typische Janky Moving Game, wo du halt die mehrere Tasten drücken musst, um dich zu bewegen. Nur diesmal bist du ein Stück Toast. Es ist völlig Banane, es ist völlig irre. Ich finde dieses Game absolut großartig. Und der Soundtrack wurde von diesem Game produziert von Joe Payne. Und daraus spiele ich euch jetzt Bedroom Music. Apropos Toast. Wolltet schon immer mal einen toastsüchtige Ente spielen in einer Film-Noir-Version, die eine seltsame Salami sucht? Dann ist Duck Detective, The Secret Salami, etwas für euch. Es ist ein großartiges, lustiges Adventure, in dem man sehr bescheuerte, quirky Charaktere kennenlernt und einen Fall lösen muss mit einer brotabhängigen Ente. Es ist absolut großartig, absolut fantastisch. Der Soundtrack wurde produziert von Sistolav Petrov und daraus spiele ich euch jetzt einfach Duck Alle Noir. Thank you. Das Jahr 2015 sowie das Jahr 2025 gab uns auch einen Banger nach dem anderen. Unter anderem gab uns das Jahr 2015 im Mai The Witcher 3 The Wild Hunt. Eines der besten Games aller Zeiten. Die Witcher-Reihe ist im Allgemeinen sehr, sehr, sehr, sehr gut. Der erste ist mega jank mittlerweile, aber hat eine sehr, sehr gute Story. Der zweite ist gut. Der zweite ist nicht der beste Teil der Reihe, aber der zweite ist gut. Der dritte Teil... Oh mein Gott, der dritte Teil ist so fucking gut. Alles an diesem Spiel ist einfach nur absolut fantastisch. Und daraus spiele ich euch jetzt, aus diesem wunderbaren Soundtrack, spiele ich euch jetzt von, der produziert wurde von Martin Preserskric, spiele ich euch das Intro-Song, den Intro-Song, besser gesagt, den Menü-Song aus Blood and Wine. Es gibt kein Game, wo ich im Hauptmenü dran saß und mir dachte, holy shit, ich muss hier sitzen und diesen Song hören, bevor ich auf Play drücke, weil es so gut ist. Weil es so, so gut ist. Spielt The Witcher 3, Freunde. Spielt The Witcher 3. Oh mein Gott. Verschlafen tief im durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Doch nur eine Seele liegt entzweit, hat noch an Hexen und Geister gedacht. Dieses Jahr erschien unter anderem auch die Switch 2, welche uns dann aber auch eines der wohl besten Mario Karts aller Zeiten gab. Und zwar Mario Kart World. Das erschien im Juni. Es ist ein fantastisches Mario Kart. Ich liebe es. Ich finde es absolut großartig. Der Elimination-Modus ist ein so geiler Modus, dass du immer als Erster ins Ziel kommst oder die ersten vier bis zu dem letzten Race, wo dann der Erste dann gewinnt. Es ist so geil, es ist so gut und der Soundtrack, oh my fucking God, der Soundtrack ist so gut. Er wurde auch wieder produziert von Atsuko Ashai und die Frau ist verantwortlich für Pikmin 3, für Animal Crossing, für ARMS. Es ist, oh mein, es ist so gut. Es ist so gut. Da habe ich richtig Bock, noch mal eine Runde zu fahren. Haha. Erinnert ihr euch noch, als Blizzard noch gut war? Oh boy. Wenn ich mir so eine Diablo 4-Ankündigung angucke von den letzten Game Awards. Ich habe noch nie so schnell weitergespult. Ach, Diablo, fuck it. Die haben damals ein relativ cooles MOBA rausgebracht, zu der Zeit, als MOBAs im Prinzip schon überflutet wurde, die Welt damit. Und zwar Heroes of the Storm. Ich habe mir sagen lassen, Heroes of the Storm ist ein fantastisches Game, was von Blizzard einfach fallen gelassen wurde, weil Blizzard nun mal Blizzard ist. Und ich habe von sehr vielen Leuten gehört, dass es absolut großartig ist. Ich habe es selber nur ein, zwei Runden gespielt. Ich bin kein sonderlich großer MOBA-Fan. Aber sehr, sehr viele Leute vermissen dieses Spiel. Ich weiß, dass es mittlerweile wiederbelebt wurde. Es gibt sogar wieder Updates dafür. Aber ich glaube, das sind, glaube ich, Fan-Updates, soweit ich weiß. Ich habe es selber nicht gesehen. Auf jeden Fall, Heroes of the Storm ist noch aus der Zeit, als Blizzard nicht komplett alles abgefuckt hat. Der Soundtrack wurde unter anderem produziert von Glenn Stafford. Glenn Stafford ist unter anderem bekannt für StarCraft, World of Warcraft, Wrath of the Lich King. StarCraft im Allgemeinen hat er sehr, sehr viele Sachen gemacht. Und aus diesem wunderbaren, tollen Soundtrack spiele ich euch jetzt Die Battle Begins. Wer hätte gedacht, dass es so viel Spaß macht, Böden kaputt zu kloppen, sich durch Levels durchzuhauen und jedes Mal, wenn man so eine Banane kaputt haut, zu hören, Banana. Die Rede ist von dem fantastischen, großartigen Donkey Kong Bonanza, was unglaublich viel Fun macht, einfach nur. Es ist ein Collectathon. Du rennst mit Donkey Kong durch die Gegend und prügelst Sachen kaputt. Und das ist einfach nur spaßig ohne Ende. Absolut großartig, absolut fantastisch. Der Soundtrack wurde produziert von Nato Kubo, welcher schon für Smash Brothers, für Captain Toad, für The Legend of Zelda Majora's Mask und natürlich auch für das großartige Super Mario Odyssey verantwortlich war. Und aus dem Soundtrack spiele ich euch jetzt Lagoon Lair. Der Juli 2015 brachte uns aber auch eines der besten Games aller Zeiten, und zwar Journey. Journey ist, naja, Journey ist eine Experience. Journey muss man tatsächlich spielen, um es erlebt zu haben. Was kann man nicht sagen, was schon über Journey gesagt wurde? Ich empfehle euch tatsächlich da draußen, spielt es einfach. Es geht nicht lang, vielleicht eine Stunde oder so. Es ist absolut großartig, es ist sehr atmosphärisch. Es wurde produziert von, also der Soundtrack wurde produziert von Austin Wintory, der unter anderem auch für Eternal Strands verantwortlich war für den Soundtrack. Und aus dem großartigen Journey Soundtrack spiele ich euch jetzt Nessence. Der August dieses Jahr brachte mir persönlich eins meiner absoluten Favorite Games of the Year, und zwar Echoes of the End. Es ist ein Erstlingswerk eines Studios, es ist sehr, sehr cool. Die Leute sagen, es ist so im Prinzip ein Double-A God of War-like, könnte man sagen. Die Umgebungen sind hübsch, die Story ist gut, die Charaktere sind nice, der Soundtrack ist absolut großartig. Der Soundtrack wurde produziert von Viktor Igni Gunmundersson und das ist sein erster Videospiel-Soundtrack und er hat einen großartigen Job gemacht und daraus spiele ich euch jetzt Cursed to Hunger. Der August im Jahre 2015 brachte uns dann eins der bescheuertsten Games, die man überhaupt spielen kann. Es ist genauso wie diese Janky-Games, wo du wieder jeden einzelnen deiner Gliedmaßen bewegen musst. Nur diesmal bist du ein Oktopus. Und zwar ist die Rede von Octodad Deadliest Catch. Das Spiel ist kompletter Wahnsinn. Es ist komplett irre, es steuert sich komplett psychopathisch und man macht unbewusst alles kaputt, aber es ist wirklich cool. Vor allem liebe ich den Soundtrack von diesem Game, vor allem das Main-Theme. Und es ist absolut großartig. Es ist von Seth Parker, der unter anderem auch für der Komponist war für Bugsnax, was auch ein völlig irres Game ist. Ein absolut großartiges Spiel. Ich persönlich empfehle es euch tatsächlich, wenn man solche weirden Games mit so Wabbelarmen und so weiter mag, so à la Quorp oder so weiter. Richtig geiles Ding. Thank you. Die Trails of Games sind eine sehr bekannte japanische Rollenspielreihe, die absolut großartig ist und Unmengen und Unmengen an Teilen umfasst. Wenn man aber anfangen möchte mit den Trails of Games, kann man tatsächlich anfangen mit Trails in the Sky. Trails in the Sky First Chapter ist ein Remake, das wurde released dieses Jahr im September und ich kann nur sagen, spielt dieses Game, ist absolut großartig. Die Originalversion damals gab es für die PlayStation Portable. Diese Version ist unter anderem auch übersetzt auf Deutsch. Leider sind die englischen Sprecher Katastrophe, aber was soll man machen? Der Soundtrack von diesem Game wurde produziert, so wie jeder andere The Legend of Heroes oder auch Trails Soundtrack von Hayato Sonoda und ist absolut großartig und daraus spiele ich euch jetzt The Byway of Departure. Der September 2015 brachte uns, glaube ich, eins der kontroversesten Games, die man spielen kann. Storytechnisch Katastrophe, gameplay-technisch der beste Teil der Reihe, Metal Gear Solid 5. Es ist der kontroverste Teil der Reihe irgendwie. Es ist genau der Teil, wo sich Kojima mit Konami komplett verkracht hat und dann Kojima im Prinzip gegangen ist. Konami hat gesagt, wir werden alles von Kojima löschen und wir werden dieses Spiel einfach so auf den Markt spielen. Wir können das auch ohne Kojima, kein Scheiß. Und wir haben Pachinko-Maschinen, ha, wir werden für immer überleben. Die Zukunft hat sich dann gezeigt, es ist nicht so. Konami gibt es bis heute noch, die fassen sich mittlerweile wieder tatsächlich und haben unter anderem auch dieses Jahr ein Remake zu Metal Gear Solid 3, dem beliebtesten Teil der Reihe, rausgebracht, was großartig war. Damals erschien der Metal Gear Solid 5 Teil für die PlayStation 3 und die PS4 und PC, soweit ich weiß. Ich persönlich finde es spielerisch fantastisch, storytechnisch Katastrophe. Der Soundtrack wiederum ist absolut großartig. Ich spiele euch jetzt den fantastischen Song Sins of the Father, weil das einfach der beste Song überhaupt ist. Und der wurde komponiert von Akihiro Honda. Er wurde performt von Donna Burke, die bei sehr, sehr vielen Liedern dabei war, sehr, sehr vielen Game-Liedern dabei war, unter anderem auch für Peace Walker. Hört es euch an. Ich meine, es ist Metal Gear, ne? Night, reaching out, grasping for a fleeting memory. All the thoughts keep piercing this broken mind. I fall, but I'm still standing, motionless. Der Oktober brachte uns eines der besten Spiele aller Zeiten, das uns gezeigt hat, wir sind nicht müde von Superhelden, sondern wir sind müde von schlechten geschriebenen Stories. Dispatch. Dispatch ist fantastisch geschrieben. Dispatch ist ein großartiges Spiel. Ein Telltale-Game in der Zeit, wo es keine Telltale-Games mehr gibt, wurde nicht mehr überdacht, dass so ein Ding funktioniert heutzutage noch. Ja, tut's, wenn es gut geschrieben ist. Die Charaktere sind fantastisch. Das Gameplay ist fun. Es ist nicht das beste Gameplay, aber das waren bei den Telltales was nie. Die Geschichte ist großartig. Es lebt halt von den Sprechern, von den Charakteren und natürlich auch von der Musik. Die Musik wurde unter anderem produziert von Andrew Arcadi. Das ist sein erstes Game gewesen. Es ist sein erstes Videospiel, die Musik produziert hat. Großartig, absolut fantastisch. Daraus spiele ich jetzt Shift-Z. Oktober im Jahre 2015 brachte uns ein Game, was eine im Prinzip großartige Spielereihe und auch das Studio in ungeartete Atmosphären startete. Und zwar Divinity Original Sin 1. Es ist ein CRPG, ein sehr interessantes CRPG, was ich euch jedem empfehlen würde, das zu spielen. Die Divinity-Reihe, Teil 1 und Teil 2 sind beide großartig. Teil 2 ist der beste Teil von den beiden. Ich bin auf den neuen gespannt, der angekündigt wurde. Ich bin mega gespannt. Mal schauen, was das wird. Es wird das größte Projekt von Larian. Wir werden sehen, was das wird. Aber Divinity Original Sin ist ein großartiges Game. Das sollte man bis dahin mal durchgespielt haben. Ist ein sehr, sehr cooles Game. Soundtrack produziert von Kirill Prokofsky, der leider im Jahre 2015 schon verstarb. Er ist für alle existierenden Divinity-Teile bis dato verantwortlich für die Soundtracks, also für Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2 Ego Draconis, Divinity Dragon Commander und Divinity Original Sin. Ein fantastischer Soundtrack, sehr weird, sehr, sehr strange, hebt sich sehr stark ab von anderen Soundtracks, die in diesem Bereich, also diesem Mittelalter-Ding spielen. Sehr, sehr cooles Ding. Und daraus spiele ich euch jetzt Beyond the Waves of Time. Was gibt es Schöneres, als im November sich Tabellen von Wirtschaft hinzugeben und sich zu sagen, haha, dieses Reich aus Rom werde ich in den Reichtum führen und deswegen spiele ich Anno 117 Pax Romana. Es ist für Wirtschaftsfans da draußen und für Anno-Fans da draußen ein sehr, sehr gutes Game. Es ist ein Anno-Game, da kann man eigentlich nicht sonderlich viel falsch machen, es sei denn, du verfrachtest es in die Zukunft, was niemand mochte. Dennoch, Anno 117 habe ich gehört, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich habe den Soundtrack gehört. Der Soundtrack ist wie immer von der großartigen Dynamedion, die also das ist eine Gruppe aus mehreren Leuten, die für alle Soundtracks von Anno verantwortlich sind. Ein großartiges Ding, daraus spiele ich euch jetzt einfach mal Pax Romana. Ah, Fallout. Fallout bleibt immer gleich. Zumindest seit Teil 3. Teil 4 erschien damals im November 2015. Es ist, ich finde Fallout hier super. Viele Leute mögen es nicht. Ich finde es klasse. Ich fand es großartig. Ich habe es durchgespielt. Ich habe es durchgesuchtet wie ein Bescheuerter. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat an Fallout 4, ist tatsächlich das nervige Basenbausystem. Weil das fand ich absolut unnötig und kompliziert und einfach nur, warum muss ich das tun? Ich habe das so weit gemacht, wie ich irgendwie Sachen brauchte für die Story und habe dann gesagt, ja, fuck it. War ich kein Fan von. Der Soundtrack wurde produziert von Fallout 4 natürlich vom großartigen, fantastischen Ion Sol, der verantwortlich ist für den Soundtrack von Starfield, von Dragon Age Origins und natürlich von Fallout 3 und natürlich auch diesmal hier von Fallout 4. Ich spiele euch das großartige Main-Theme, was man hört, wenn man das Spiel einlegt und im Prinzip im Hauptmenü ist und man einfach da sitzt und sich denkt, oh, ich will es nicht auf Start drücken, ich muss das fertig hören. Und damit sind wir auch schon im Dezember. Der Dezember brachte uns dieses Jahr ein neues Octopath Traveler. Und zwar Octopath Traveler Zero, in dem man diesmal eine Stadt aufbauen muss und unter anderem Leute sammelt, um die Stadt aufzubauen, was ja sehr cool ist, und seinen eigenen Charakter erstellen kann. Ich liebe die Octopath-Reihe. Ich finde die absolut fantastisch. Ich liebe diesen 2HD-Pixel-Look. Ich liebe den Soundtrack. Ich vergöttere den Soundtrack von dem absolut fantastischen Yasunori Nishiki, der unter anderem auch verantwortlich war für den ersten Octopath Traveler und auch den zweiten Octopath Traveler. Die Musik von beiden sind absolut genial, absolut fantastisch. Ich kann sie jedem nur empfehlen. Spiel diese Games. Diese Games sind absolut großartig. Und aus dem Teil spiele ich euch jetzt den Main Theme. Viel Vergnügen. Thank you. 2015 brachte uns dann für die Wii U eines der geilsten Games aller Zeiten, einer großartigen Spielereihe mittlerweile tatsächlich, und zwar Xenoblade Chronicles X. Mittlerweile gibt es Xenoblade Chronicles 1, 2 und 3. Die drei sind absolut fantastisch. Xenoblade X wurde dieses Jahr offiziell befreit von der Wii U und gibt es mittlerweile auch für die Switch. Spielt die Teile, spielt die Games. Die Games sind absolut fantastisch. Vor allem Xenoblade X. Es ist im Prinzip ein MMO zum Mitspielen im Offline-Modus. Es ist absolut großartig. Es ist unglaublich abartig gut. Es ist abartig lang. Du brauchst ca. gute 200 bis 300 Stunden, wenn du wirklich alles machen möchtest. Was cool ist. Wenn einem sowas gefällt und wenn man sich in so einer Welt aufhalten möchte, dann ist es immer geil, wenn du unglaublich viel zu tun hast. Der Soundtrack wurde produziert von Hiroyuki Sawanao und ist so gut und so fantastisch. Und daraus spiele ich euch jetzt Codename Z. Und möchte mich hiermit dann auch gleichzeitig von euch verabschieden. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr wieder einmal hier wart, mit mir über großartige Videospielmusik zu hören und mich schwadronieren zu hören über diese fantastischen Games mit dieser fantastischen Musik. Und sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adieu. Bye, bye.